Reflexion. Eine Idee zur Beruhigung der Geschehnisse. Nach jeder Verrichtung einer Arbeit leiste man sich einen Moment des Nichttuns, also eine Pause. Jede Stunde eines Nichttuns schafft etwas Raum für Ruhe bei uns. Ruhe kann zur Erholung, Stille und Ausrichtung führen. Das wird uns einmal gut tun können. Haben wir dann erst einmal wieder ausreichend zu uns gefunden, so werden wir von uns aus gerne wieder am eigentlichen Werk tätig sein. Solch ein Kreislauf ist der Lauf der Dinge für Schneider zuweilen schon geworden. An dessen Sinnhaftigkeit möchte er festhalten.